Ihr hört die Club Night vom 27. Februar 1993. Kid Paul und Paul van Dyk aus Berlin. Guten Abend. Ich bin Kid Paul aus Berlin. Und? Ich bin Paul van Dyk und bin auch aus Berlin. Und Und davor die neue Paradise 3001 Beautification. Thank you.

war die neue auf MFS. You Made im Paul van Dyk Remix. Ich bin Kid Paul und jetzt geht's ab. We'll be right back.

my mind. Eine Stunde im Radio. Paul und Paul aus Berlin. We'll be right back. Junghofstraße heute Abend. Kid Paul und Paul van Dyk, Dub Mission im Omen. Ab 23 Uhr. Explained the unexplained. Der Pregiators aus Frankfurt. Die nächste Platte heißt genauso wie das, was wir niemandem wünschen. Den Trip auf LSD. Thank you.

Vielleicht wäre Vegetarian Records ein besserer Name gewesen. Was ist Liebe? Also in dem Fall auf jeden Fall nicht das, was da vorne auf diesem kleinen Label Aufkleber ist. Die Sache mit dem Entchen, das geht mir echt nah. Es ist Samstag. Es ist Samstagnacht. Es ist Samstag 2-7-2-9-3. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch nochmal bei Monika Diedl recht herzlich bedanken, die so freundlich war, so ganz auf die Schnelle mit uns noch so kleine, nette Sachen fertigzustellen für heute Abend. Monika Diedl, ex Radio for You, Berlin. We'll be right back. Finny Tribe, 101,93. Thank you.

Eigentlich ohne Worte. Welcome to the club. We'll be right back. Thank you.

Im Moment.